Ich mach Rap wieder hart, bleib du weiter Untergrund. Deutscher Rap will Ghetto werden, doch die Nutte weiß nicht wie. Ich mach Rap wieder hart, bleib du weiter Untergrund. Deutscher Rap will Ghetto werden, doch die Nutte weiß nicht wie. Ich mach Rap wieder hart, bleib du weiter Untergrund. Deutscher Rap will Ghetto werden, doch die Nutte weiß nicht wie. Ich mach Rap wieder hart, bleib du weiter Untergrund. Deutscher Rap will Ghetto werden. Ich bin wieder da, deutscher Rap ist wieder hart. Hip-Hop ruft die Polizei, denn ich schieße scharf. Ich bin immer noch nicht down mit deinem Scheiß-BT. Ich bleib bei G, mein Level, das erreichst du nie. Jeder Scheiß-Rapper heult sich bei einem Anwalt aus. Noch vor zwei Jahren habt ihr an meinem Schwanz gekaut. Meine Interviews, mehr Klicks als deine Single-Hits. Kollege, Presse, Fotos, Photoshop und Lippenstift. Diese Animus und K1 sind nur Botox-Fressen. Ihr wollt eins gegen eins, wir können uns sofort treffen. Deine Julie, sie hat nicht nur an meinem Schwanz geleckt. In ihrer Fotze hat nicht nur meine Hand gesteckt. Leg die Hantel weg, ich ficke dich, du Carles. Du bist wie Tim Gabel, einfach viel zu schmal, Cake. Dieser Fari, der belügt euch, macht auf krasser Dealer. Doch in Wahrheit hat er... Ich mach Rap wieder hart, bleib du weiter Untergrund. Deutscher Rap will Ghetto werden, doch die Nutte weiß nicht wie. Ich mach Rap wieder hart, bleib du weiter Untergrund. Deutscher Rap will Ghetto werden, doch die Nutte weiß nicht wie. Ich mach Rap wieder hart, bleib du weiter Untergrund. Deutscher Rap will Ghetto werden, doch die Nutte weiß nicht wie. Ich mach Rap wieder hart, bleib du weiter Untergrund. Yeah. Deutscher Rap will Ghetto werden, Ghetto werden. Du hast nur Bock auf Beef in deiner schwulen Promophase. Keine Schnappe guckt im Club auf deine Oberarme. Gesichtskontrolle durchgefallen, große Nase. Deine Modemarke, doofer Name, Copain. Mann, dieser Hurensohn, Kollege, fertig Barthaare. Und diese Snare ist wie ein Hammer auf den Sargnagel. Rest in Peace, deutscher Rap, ihr seid nicht muskulös. Warum wirst du frech, wenn du wie eine Schwuchte stöhnst? Dein schwuler Vater, er wird auch gefickt, du Fitnesstrainer. Elektrofensterheber, im Ghetto fickt dich jeder. Jeder Schwanz auf dem Kulam fährt jetzt G-Klasse. Und deine Freundin weint, weil ich sie einfach stehen lasse. Ich mach Rap wieder hart, das kein Sido-Song. Die Hälfte meiner Freunde direkt aus dem Libanon. Ich bin Millionär, bleib du weiter Untergrund. Es geht von Hund zu Hund, deutscher Rap macht Mund zu Mund. Ich mach Rap wieder hart, bleib du weiter Untergrund. Deutscher Rap will Ghetto werden, doch die Nutte weiß nicht wie.